oard.de, one of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüß dich und hallo und willkommen zur neuen One Happy Day Folge mit einer OAAD SE Folge. Das ist schon ziemlich lange her, dass ich hier eine gemacht habe. Um genau zu sein, war das im August letzten Jahres. Wir haben also die Folge 1028 und die OAAD SE Folge 53. Worum geht es? Etwas, was vielleicht einige Leute von euch betrifft, beziehungsweise ich weiß es nicht. Ich selber habe ja momentan nicht nur das Honor 9, sondern das Xiaomi Mi 5S, was eigentlich der eigentliche Daily Driver ist tatsächlich. Und meine Mutter nutzt das Xiaomi Redmi 4 Prime. Für das Xiaomi Redmi 4 Prime kam jetzt das Update auf MIUI 9. Das kriegt das neueste Sicherheitsupdate, Sicherheitspatch meine ich natürlich, und wird ein bisschen UI wird ein bisschen geupdatet. Es ist tatsächlich auch schneller geworden, was mir sehr gut gefällt. Der Akku ist übrigens bei dem Gerät jedenfalls gleich geblieben. Leider bleibt es bei Android 6.0.1, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe ein paar Mal versucht, dieses Update runterzuladen, OTA, also Over the Air. Das Gerät hat das Update runtergeladen, hat es verifiziert, hat neu gestartet, hat nichts gemacht, kein Update installiert. Dann bin ich auf die MIUI-Seite gegangen, unter Downloads habt das Recovery-ROM runtergeladen für das Redmi 4 Prime oder 4 Prime. Wollte es manuell updaten, also Update-Package ausgesucht, in Update.zip umbenannt und so weiter und so fort. Genau dasselbe Problem, verifiziert, alles gut, neu gestartet, nichts installiert. Bin ich im MIUI-Forum gewesen, hab gesagt, hey Leute, geht nicht. Und da hat jemand einen Link reingestellt ins MIUI-Forum, der ziemlich alt ist, 30. April 2017, und da sind verschiedene Links drin. Ich packe einfach den Link zu dem Forums-Thread in die Shownotes zur heutigen Folge. Und ja, da findet ihr halt alles, wenn ihr selber diesen Fehler habt. Und zwar muss man sich die Mi PC Suite runterladen. Das ist wohl eigentlich eine Software, die gar nicht mehr unterstützt wird von Xiaomi. Es gibt was Neueres. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber auf jeden Fall gibt es was Neueres. Das sieht man auch daran, zum Beispiel irgendwie die Geräte connecten nicht richtig mit der Mi PC Suite und es wird alles nicht richtig angezeigt und man kann nicht auf die Daten zugreifen auf dem Telefon. Interessiert uns aber auch gar nicht. Man startet im Prinzip, ich habe das Redmi 4 Prime ausgeschaltet, in Recovery gestartet, also Plus-Taste, Minus-Taste von der Lautstärke gleichzeitig gehalten und es angeschaltet und landet im Recovery, dann klickt ihr auf Verbinden mit Mi-Assistent oder irgendwie sowas. Komische Übersetzung ein bisschen. Auf jeden Fall landet man in diesem, was ich jetzt einfach mal nenne, Mi-PC-Suite-Modus. Seid ihr da drin, koppelt ihr es mit dem Windows-Rechner und die Mi PC Suite zeigt immer noch No Device Detected, aber auf dem Bildschirm habe ich gesehen, dass der Stecker im Prinzip ins Gerät geht, dass nämlich das Gerät abgebildet ist. Und dann kann man R-Flash aussuchen, Recovery Flash, dann wird angezeigt, hey, es gibt ein neues Update, das hat es runtergeladen, das dauerte ziemlich lange. 90% rum ist es abgebrochen und zeigt, ja, Kunden-Update, und ich dachte, scheiße, aber das steht auch in der Anleitung, sorry übrigens für das Wort, dass das kommt und dann startet aber das Gerät einfach neu und alle Daten sind noch da, ihr müsst kein Backup einspielen, das sollte man natürlich trotzdem vorher machen. Das Gerät ist geupdatet, alles gut, alles wunderbar und ich war ernsthaft happy. Das wollte ich mit dieser Folge an euch weitergeben. Vielleicht habt ihr ein Redmi 4 Prime oder ein anderes Xiaomi-Gerät, wo ein Over-the-Air-Update nicht geht. Da kann ich euch natürlich nicht sagen, ob das mit dieser Lösung geht, aber ausprobieren kann man es dann ja mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eo/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatalk.